Draußen im Dunkel von Cormac McCarthy. Teil 1: Unter der schwarzen Sonne. Hey! Hör auf zu brüllen! Sie rüttelte ihn wach. Was? Vom Dunkel ins Dunkel. Was? Vom tobenden Pöbel unter der schwarzen Sonne in eine noch schmerzensreichere Nacht. Leise fluchend saß er aufrecht im Bett, das er mit ihr und der namenlosen Bürde in ihrem Bauch teilte. Wach aus diesem Traum. Auf einem öffentlichen Platz stand ein Prophet mit mahnend erhobenen Armen vor einer zerlumpten Menge, vor einer Abordnung menschlicher Wracks mit blinden, verdrehten Augen, schrundigen Gliederstümpfen und schwerenden Wunden. Die Sonne stand kurz vor Beginn einer Eklipse und der Prophet sprach: Gleich verfinstere sich die Sonne, alle Seelen hier seien, noch ehe sie wieder erscheine, von ihren Gebrechen geheilt. Auch der Träumende befand sich unter den Demütigen, und als der Segen erteilt war und die Sonne allmählich schwarz wurde, drängte er sich nach vorne, hob die Hand und rief: Und ich, rief er, kann ich geheilt werden? Der Prophet senkte den Blick, wie erstaunt, ihn hier unter den Parias zu sehen. Die Sonne stockte. Der Prophet sagte: Ja, auch du wirst geheilt werden. Da schrumpfte auf einmal das Licht und Finsternis brach herein wie ein Schrei. Überkroch zuletzt auch die drahtdünne Corona. Die Menschen warteten. Nichts regte sich. Sie warteten lange. Es wurde kühl. Oben hingen die Sterne einer anderen Jahreszeit. Unruhe kam auf und Gemurmel. Die Sonne kehrte nicht wieder. Kalt wurde es, noch schwärzer und stiller. Einige fingen zu schreien an, einige ließen den Mut sinken. Die Sonne tauchte einfach nicht wieder auf. Der Träumende begann sich zu fürchten. Stimmen erhoben sich gegen ihn. Die Menge strömte zu ihm nach vorne. Der Mief ihrer Fetzen stieg ihm in die Nase. Noch wilder wimmelten die Schäbigen um ihn herum. Er versuchte, sich zwischen ihnen zu verbergen, aber sie erkannten ihn auch noch in diesem Schlund der dunklen Verzweiflung und fielen über ihn her mit gellem Geheul. Am nächsten Morgen hörte er schon von Weitem im Wald das Glöckchengebimmel des Kesselflickers. Er stand auf und wankte zur Tür, um nachzusehen, was für ein neues Übel das sein könnte. Halt! Nicht näher kommen! Nicht näher kommen! Als der Kesselflicker in trunkenem Lärm seinen klirrenden Karren über die Lichtung zog, stand der Mann da und wedelte wild mit den Armen, als wolle er einen Fluch abwehren. Hier ist jemand krank! Bei uns ist eine Krankheit ausgebrochen. Werden ja wohl nicht gleich die Pocken sein. Nee, nee. Der Arzt war schon da. Hat gesagt, es darf keiner nah ran. Wie ist es denn? Eins von Kleinen? Eine Schwester. Außer uns zwei gibt's ja niemand. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Braucht ihr was? Hätte alles Mögliche für den Haushalt, vom Bindfaden bis zur Bratpfanne. Ein paar 1A Messer, Dupont-Pulver und jede Menge Munition. Kaffee und Tee, wenn der Pfarrer mal kommt. Und außerdem den besten Maiswhisky, den sie je in die Gurgel gekippt haben. Ist mein letzter Pott. Hab aber kein Geld. Hätten Sie eventuell was zum Tauschen? Vielleicht kommen wir irgendwie ins Geschäft. Nee, nee. Ich brauche nichts. Trotzdem, Dankeschön. Gucken Sie mal. Was denn? Ich zeige Ihnen was. Hier. Der Kesselflicker durchstöberte seinen Kram und langte in einen schmierigen Leinenbeutel. Dann zog er ein Heftchen heraus und drückte es dem Mann verstohlen in die Hand. Können Sie lesen? Nee. Nicht besonders. Macht nix. Sind Bilder drin. Hier. Er griff sich das Heft, schlug eine Seite auf und präsentierte die armselige Zeichnung eines grotesk koitierenden Paares. Na, wie finden Sie das? Nee, ich brauche nichts. Sie entschuldigen, ich muss wieder zu meiner Schwester. Tja, dann nix für ungut. Wolltest du halt einfach mal reinlinsen lassen. Tut ja keinem weh, ne? Nee. Oder? Nee, trotzdem, ich muss jetzt. Vielleicht brauche ich was, wenn sie das nächste Mal wiederkommen. In ein paar Tagen bin ich wieder im Land. Hallo? Ja? Hat der Hausierer auch Kakao? Nein. Ich hätte so gern mal eine Tasse Kakao. In eine schmuddelige Steppdecke gehüllt, hockte sie auf dem Stuhl und stützte die Füße auf den unteren Steg. Er ist wieder fort. Hat eh nichts gehabt. Sollen wir heute Abend mal ein Feuer machen? Ist doch gar nicht so kalt. Heute Nacht ist es kälter geworden. Hast du selber gesagt. Ich hätte so gern mal abends ein warmes Feuer. Wenn's richtig kalt wird, machen wir uns dann eins. Er lehnte am Türrahmen und schnitt mit dem Taschenmesser dünne Spankringel heraus. Vielleicht. 3 Tage nach dem Besuch des Kesselflickers setzten die Wehen ein. Ich hab Schmerzen. Ist es soweit? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Holst du sie dann? Nein. Du hast gesagt, wenn es soweit ist, dann holst du sie. Gar nicht wahr. Ich hab gesagt, vielleicht. Hol sie. Jetzt hol sie doch bitte. Geht nicht. Dann erzählst du es bloß rum. Wem denn? Allen. Und wenn du ihr einen Dollar gibst, kannst du ihr nicht einfach einen Dollar geben, dass sie es nicht rum erzählt? Nein. Außerdem ist sie bloß so eine olle Niggerhexe. Oh, sie ist eine Wehmutter und hat schon viele Babys zur Welt gebracht. Hast selber gesagt, dass sie das macht. Sie hat's gesagt. Ich nicht. Er hörte sie wimmern. Ein leiser, glucksender Laut. Sie ruckte hin und her. Es geht wieder los. Willst du sie nicht endlich holen? Nein. Es wurde dunkel und jetzt machte er endlich Feuer. Ab und zu ging er mit der abgewetzten Axt nach draußen und hackte Holz, durchkämmte dann mit der Lampe die nähere Umgebung nach alten Baumstrünken, spaltete sie, löste sie vom verrotteten Kern, trug die harten, verwitterten Scheite in die Hütte, stapelte sie neben dem Kamin, stellte das Beil in die Ecke und hockte sich vors Feuer. Sie lehnte inzwischen im Bett, noch immer die zerschlissene, muffige Decke um sich. Immer wieder packte sie die schmale, eiserne Kopfstange, bäumte sich langsam und hechelnd auf und fiel dann wie ein verwundeter Vogel aufs Bettzeug zurück. Kolla! Was ist? Bitte leg doch das Beil wieder unter das Bett. Ich glaube, davon wird's besser. Und außerdem bringt's Glück. Kolla! Gegen Morgen rief sie erneut. Ja. Was ist denn das? Ich sehe nichts. Hier bei mir. Er trat ans Bett. Sie legte seine Hand auf den groben Matratzenbezug. Fruchtwasser ist abgegangen. Einen zerbeulten Eimer in der Hand zog er in Richtung Quelle, einen Waldpfad entlang, durch kniehohen Farren, auf einem verrotteten Knüppeldamm, über ein blassgrünes Fenn in einen Fichtenhain, durch Hartholzgestrüpp, über weichen Humus- und Flechtengrund, bis er schließlich vor einem moosbewachsenen Felshügel stand, unter dem das Wasser klar und kalt über das sonnenfarbene Sandbett sprudelte. Okay, ich bin ja da. Erst am Nachmittag war es soweit. Er stand vor dem Bett. Mit wirrem Blick und Stöhnen bäumte sie sich auf. Seine Hände fühlten sich riesengroß an. Sie! Nicht noch holen! Nein! Sie wand sich unter den Wehen. Er dachte, sie müsse sterben. Aber es war nicht der Tod, mit dem sie bis in den schwindenden Tag hinein rang. Sie war inzwischen aus dem Bett gekrochen oder gefallen, lag auf dem Boden und umklammerte das Bettgestell. Er dachte schon, sie sei tot. Sie starrte nach oben, ihr Blick war vollkommen leer. Dann verkrampfte sie sich und begann zu schreien. Mit Mühe hob er sie wieder aufs Bett. Der Kopf war in einem pulsierenden Blutstrom durchgebrochen. Er stützte das Knie aufs Bett und hielt sie fest. Zog es eigenhändig heraus. Den schmächtigen Körper mit der Nabelschnur, die sich ringelwurmhaft auf den blutschlierigen Decken wand. Ein mangoldfarbenes Wesen blickte ihn an wie ein gehäutetes Eichhörnchen. Er zupfte ihm mit den Fingern den Schleim vom Gesicht. Es blieb völlig reglos. Ich hab's geschafft. Jetzt hab ich's endlich geschafft, ja? Ja. Als er es hochhob, begann es zu schreien. Wie einen Garnwickel nahm er die Nabelschnur, durchtrennte sie mit seinem grifflosen Klappmesser und band sie an beiden Enden ab. Tiefes Dunkel lag in der Hütte. Seine Arme waren bis zu den Ellbogen mit Blut befleckt. Er holte ein paar waschweiche Zwillichtücher und befeuchtete eines im Wassereimer. Dann rieb er das Kind ab und hüllte es in ein trockenes Handtuch. Es schrie immer noch. Was ist es denn? Was? Das Kind, was ist es? Ein Junge. Ein ziemlicher Meckerling. Hört sich aber gar nicht so an. Glaub nicht, dass er durchkommt. Oh, hört sich doch quietschfidel an. Schlaf mal lieber eine Runde. Schön. Ich war noch nie so müde. Er stand auf, marschierte zur Tür und blieb den Ellbogen am Pfosten und den Kopf am Unterarm einen Moment lang im gedehnten viereckigen Abendlicht stehen. Dann öffnete er seine Hand und schaute sie an. Getrocknetes Blut rieselte als feiner Staub aus den Linien. Nach einer Weile ging er wieder hinein, goss Wasser in die Blechschüssel, wusch sich langsam und gründlich Hände und Arme. Als er ans Bett trat und sich mit dem Handtuch das Gesicht abwischte, war sie bereits eingeschlafen. Das Kind schlummerte ebenfalls, sein Greisenantlitz gerötet und runzlig, die kleinen Hände zu Fäusten geballt. Er bückte sich, zog das Handtuch zurecht und nahm das Kind in die Arme. Dann warf er noch einmal einen Blick auf die Frau, ging hinüber zur Tür und marschierte nach draußen. In der späten Nachmittagssonne langten sie oben am Steilufer an. Ihre Schatten dehnten sich über Schneidegras und versenktes Ried. Langsam zogen sie hintereinander dahin, hoch über dem Fluss und ähnlich unerbittlich wie er. Blieben stehen, rückten einen Moment lang zusammen und schritten weiter. Ein breiter Scherenschnitt vor der Sonne, stiegen dann unter dem Hügelkamm in eine blauschattige Bodenfalte hinab. Das Licht umgab ihre Köpfe mit einem falschen Heiligenschein, bis die Sonne endgültig untergegangen war und sie endgültig im Schatten marschierten, was ihnen sehr zu Pass kam. Bei vollständiger Dunkelheit erreichten sie den Fluss und machten ein kleines Lagerfeuer, hinter dem ihre Schemen ein namenloses, schwarzes Ballett tanzten. Mit dem ersten Tageslicht waren sie wieder rege. Der Bärtige erhob sich, stellte sich spreizbeinig vors Feuer und hüllte die beiden anderen in eine stinkende weiße Rauchschwade, worauf sie jäh und ohne Vorwarnung in ein stummes Gerangel ausbrachen, ebenso jäh wieder einhielten, ihre vergammelten Sachen aufhoben und dann westwärts am Fluss entlang weiterzogen. Vor Mitternacht erreichte der Kesselflicker eine Stadt. Hundegebell kündigte ihn an, begleitete ihn durch die leeren Straßen bis hinaus zu den Ackerparzellen. Nach einer weiteren Meile, ein Stück abseits von der Straße und gleichfalls im Dunkeln, zog er eine Auffahrt entlang zu einem Haus. Vor der Tür blieb er stehen und ließ die Deichsel sinken. Hallo! Hallo! Nach einer Weile tauchte zwischen den wetterzerschrammten Jalousieleisten ein hauchzartes gelbes Licht auf. Ich bin's! Sie trug ein härenes Unterkleid und hielt eine Talgkerze in der Hand. Bisschen spät für einen alten Mann, was? Bisschen spät für einen Jungen. Ich brauche eine Amme. War mir schon immer klar. Ist für den Kleinen da. Was für einen Kleinen denn? Den ich in Karren hab. Leuchte mal mit der Kerze her. Sie folgte ihm argwöhnisch und lugte über seine Schulter hinweg in den Karren mit dem schlafenden Kind darin. Lieber Gott. Moment, ich hol ihn raus. Nee, das mache ich selber. Hier, halt mal die Kerze. Heiliger Strohweg, das ist ja noch kaum auf der Welt. Eben. Wo kommt's denn überhaupt her? Aus dem Wald. Hat jemand weggetan. Ich hab's gefunden. Das arme Wurm braucht was zu essen. Ja, ich... Gibt's hier in der Gegend eine Amme? Mrs. Leert. Die hat aber gerade wieder eins gekriegt. Meinst du, die nimmt den noch dazu? Bleibt dir wohl nichts anderes übrig. Aber erst muss er richtig gewickelt werden. Pass mal einen Moment auf ihn auf, ich hol so lang was. Dann können wir. Im schwachen Mondlicht zogen sie los. Der Kesselflicker neben der Frau mit dem vollständig vermummten Säugling im Arm. Wie heimliche Verschwörer schritten sie flüsternd die sandige Straße entlang. Wie berauscht und verstört von einer Gewalt, in der sich die beiden mit träumerischer Sorglosigkeit bewegten. Hallo? Hallo? Die Tür stand offen. Nach einer Weile stand er im Eingang, die Axt in der Hand, die Silhouette eines Meuchlers vor dem matten Glimmer des Mondes. Er kam herüber zum Tisch, nahm die Lampe, zündete sie an, formte damit den Raum aus der Finsternis, wandte sich ihr zu. Sie schaute ihn an, bleich und aufgelöst, mit Puppenaugen aus buntem Porzellan. Wo warst du? Draußen. Den ganzen Tag? Genau. Und das Kind? Langes Schweigen. Er hatte die Lampe nicht abgestellt. Mit der Hand hielt er den fleckigen Lampenzylinder. Ist tot. Als sie morgens aufwachte, war er schon wieder fort. Im Kamin brannte noch ein spärliches Feuer. Sie schaute es an. Nach einer Weile erschien er mit Brennholz. Die Hände zwischen Brust und Bauch verschränkt, hockte sie da. Durchs Fenster fallendes Licht lag quer über dem Bett. Ein matter Placken. Wenn das alle Fenster geputzt wäre, könnte man bestimmt prima durchgucken. Ich putze keine Fenster. Aha. Was? Aha. Nix. Bloß so. Willst hoffen. Wo willst du denn hin? Zum Laden. Meinst du, die haben noch ein bisschen was von der Lakritze? So wie neulich? Mal sehen. Lass aber keinen Fremden rein, solange ich fort bin. Für mich gibt's doch eh bloß Fremde auf der Welt. An der Tür blieb er stehen und schaute sie an. Sie drehte ganz langsam den Kopf weg. Abends aßen sie Maisbrotreste, altbackene Runken, die vertrocknet und krumm im Küchenschrank lagen und auf denen bereits zarter Schimmel wuchs, wie Jadepulver. Sie fragte ihn nicht nach dem Laden. Als sie eingenickt war, zog er die Steppdecke vom Bett und breitete sie über den Boden, streifte die Schuhe ab, legte sich lang, wickelte sich in die Decke und betrachtete die vom Gebälk auf die Dachunterseite geworfenen Schatten. Die Lampe flackerte und erlosch. Er schloss die Augen. Vor dem Einschlafen sah er noch einmal das verstörte Gesicht des Neugeborenen, die dunkle Laube der Sumpfbäume über dem bleichen, nackten Leib, das schwarze, aus dem Nabel sickernde Blut. Nach einer Woche stieg sie aus dem Bett, tappte zum Fußende und wieder zurück. Tags darauf kam sie nicht hoch, aber binnen einer Woche gelang es ihr, unter Schmerzen in der Hütte umherzugehen, so oft er fort war. Als er eines Abends zurückkehrte, hockte sie auf dem Stuhl, zag und mit halbem Lächeln, ihr Körper ausgemergelt und schmal im zerschlissenen Unterkleid, die Augen riesig und fieberdunkel, als sei sie urplötzlich schwer gealtert. Hoppla, so mops fidel? Mir geht's wieder besser. Er ließ sich aufs Bett sinken, blickte sie noch einmal an. Das Licht fiel schräg über sie. An ihrem dünnen Baumwollgewand sah er zwei Milchflecken, wie dunkle Tränen. Er schaute weg. Die Arme auf den Schenkeln hockte er da und musterte seine Handflächen, wie etwas Unbegreifliches. Ein paar Tage später spazierte sie bereits durch den Hof, angeblich um sich zu sonnen. Er sah sie mit vorsichtigen Schritten einhertrippeln, wie mit einem Ei zwischen den Knien. Wird schon, Frau. Eine zerlegte Flinte vor sich hockte er kreuzbeinig im Schatten der Hütte und hämmerte mit dem Eisenstück einer Blattfeder auf der abgewetzten Kimme herum. Du machst Daddys Gewehr noch kaputt. Ist nicht Daddys Gewehr. Paula? Ja? Ach, nichts. Zwei Tage später, er kam gerade mit dem gilben, zerbeulten Eimer voll Wasser herein, hielt sie ihn auf und versperrte ihm beinahe noch in der Tür mit dem Arm den Weg. Er blieb stehen, lehnte sich an den Pfosten und musterte sie. Ja, was ist? Carla. Paula. Ja, verdammt. Ich würde halt gern wissen, wo es ist. Was meinst du damit? Ich würde halt gern wissen, wo du den Kleinen hingetan hast. Unter die Erde. Naja, ich mein bloß, wenn du mir vielleicht einfach mal zeigst, wo ich nachgucken kann. Dass ich vielleicht ein paar Blümchen oder so. Blümchen? Das Kind hat doch nicht mal einen Namen. Carla, wir könnten ihm ja einen geben. Das Kind ist tot. Was tot ist, braucht keinen Namen. Wäre doch nichts dabei. Zum Kuckuck mit dir. Also gut. Von mir aus Blümchen. Ich zeig dir wo. Im windigen Sonnenlicht, ohne auf die Hinterherstolpernde zu achten, überquerte er die Lichtung und verharrte dann vor dem Pfad am Waldrand, bis sie ihn eingeholt hatte. Kein einziger Blick zurück auf die kindgleiche Gestalt, die wie eine verkrüppelte Marionette auf ihn zuzappelte. Zum Knüppeldamm. Dann rechts. Schwarze Lichtung mit ein paar Schwarzdornsträuchern. Wirst du schon finden. Froh ging sie weiter, mit rotem Kopf, schlurfte durch den Wald und pflückte scheue, auf der sonnenbetupften Erde sitzende Wildblumen, grelle Farbsprenkel, die noch halb verhüllt von altem Laub zum milden Märzhimmel hinauffunkelten. Den Strauß mit beiden Händen umklammernd erreichte sie schließlich die Lichtung. Ein Gewirk aus Gras, Sonnenschein, Vogelgezwitscher. Ruhig und vollkommen arglos schritt sie hinüber und blieb vor einem Stück schwarzer, umgegrabener Erde stehen. Dann flog sie offenbar Misstrauen an. Sie wollte es genau wissen. Sogar ein Erwachsener hätte da liegen können, unter der aufgewühlten, mit Mulch bestreuten Krume, aus der larvenweiße Wurzeln mit den Spitzen nach oben ins Verderben bringende Licht ragten. Behutsam und unter Schmerzen bückte sie sich und legte die Blumen nieder. Eine Weile blieb sie so auf den Knien, dann beugte sie sich vor und betastete mit der Handfläche die kühle Erde und begann mit den Händen drauf loszubuddeln. Schon nach wenigen Zentimetern stieß sie auf eine feste Lehmschicht, auf unzertrenntes Wurzelwerk. Sie versuchte es an einer anderen Stelle und legte kurz darauf einen Felsbrocken frei, auf den sich im Schräglicht der Sonnenneige die körnigen Spuren von Axthieben abzeichneten. Sein langer Schatten schob sich über sie. Sie merkte es nicht. Sie stand auf, drehte sich um und war direkt an seiner Brust. Ein Aufschrei. Sie taumelte zurück, kippte zu Boden, zerdrückte dabei die Blumen, blutete wieder, warm am Bein. Aber dann er kniete sich mit verzerrtem Gesicht auf den dunklen Erdboden. Also doch! Du hast es getan! Du hast es tatsächlich getan! Und ihre Miene, noch sanft und unbewegt vor schierer Verwunderung, was er fälschlich als Anklage deutete, als stillen, unwidersprechbaren weiblichen Vorwurf. Und er stand auf, ergriff die Flucht, die geballten Fäuste drohend und demütig zugleich zum stummen, windigen Himmel erhoben. Im Zuckeltrab betraten sie das umzäunte Gelände. Friedlich wiederkäuendes Vieh richtete sich wachsam auf, setzte sich unter Seitenblicken auf die Vorbeiziehenden in Bewegung. Die drei achteten nicht darauf. Wie blind vor Zielstrebigkeit schritten sie durch eine Dunstglocke von Wasserpfeffer und Schalem, dem sonnengeträuften Hühnerhof entströmenden Ammoniak, dann weiter durch die offenen Scheunentore und beinahe im selben Augenblick zur anderen Seite heraus, bizarr bewaffnet mit krudem Ackergerät, Spaten und Hippe, an aufstiebenden Perlhühnern und einer quiekenden Sau vorbei, ohne Gang, Haltung und Tempo zu wechseln. Parodische Gestalten aus einem ländlichen Wandgemälde. Lebendig, bei vollen Kräften und unaufhaltsam, unterwegs über die leeren Felder, dem Zwielicht und Bienengesumm zu, dem windschrägen Klee. Kniehoch mit Schmutz beschmiert, erreichte er gegen Mittag die Stadt, watete durch Zehen von Wagenspuren gefurchten Morast, Kanäle milchgrauen Wassers. Eine Viertelmeile hinter der Stadt stand das Haus des Friedensrichters. Ein großes, zweistöckiges Gebäude mit Holzpfeilern an der Vorderfront, von denen die Tünche in langen Streifen wie Papierfetzen abblätterte. Er marschierte die Kieszufahrt hoch und ging über einen schmalen, gepflasterten Fußweg ums Haus, bis er auf etwas stieß, das wie eine Küchentür aussah. Daneben ein Fenster, durch das er eine alte Negerin sah, die sich über einen Tisch beugte und Kartoffeln schälte. Ist der Richter da? Sie kam zum Fenster und musterte ihn. Ist der Richter da? Er sah sie wegschlurfen und wartete. Kurz darauf hörte er Stiefel im Flur. Die Tür ging auf. Über der Schwelle im üppigen Küchendunst ragte stumm die Gestalt des Richters aus einem neuen Paar Kalbslederstiefel. Tag. Unten am Laden hat mir einer gesagt, dass sie eventuell jemanden brauchen. Dass sie eventuell Arbeit haben. Nein. Ah. Na, dann danke ich mal schön. Hey, Sie. Ein glattes Nein scheint sich ja nicht groß zu kümmern, wie? So weiß ich wenigstens gleich Bescheid. Kommen Sie mal her. Kannst du mit einer Axt umgehen? Glaub schon. Mach dir einen Vorschlag. Hinten liegt ein umgewehter Baum. Wenn du dir dein Abendessen verdienen willst, dann hackst du den mal klein. Alles klar. Baum liegt irgendwo da drüben, wirst du ihn schon finden. Der kleine alte Käfer. Eine Axt findest du im Schuppen. Wie heißt du nochmal? Home. Hast du bloß einen Namen? Color Home. Okay, Color Home, wenn ich jemand einstelle, weiß ich nämlich immer gern, wie er heißt. Zwar als allererstes, der Rest ergibt sich von selber. Die Schalte 60 Zentimeter, wenn du fertig bist, gibst du laut. Der umgewehte Baum lag nicht weit vom Haus. Der Strunk ragte gut 2 Meter aus der Erde mit faserigen Holzfetzen, als habe ein riesiges Weidetier ihn zerkaut. Die Arbeit ging ihm leicht von der Hand. Er nutzte die Schwere des Axtkeils aus. Als er fertig war, war es bereits Abend. Er stapelte die letzten Scheite, schulterte die Axt und ging wieder zum Haus und klopfte an die Tür. Jetzt hast du bestimmt Kohldampf, oder? Schon. Soviel ich weiß, hast du noch nicht zu Mittag gegessen. Hat mir ja keiner was angeboten. Hast du nicht danach gefragt? Hast du überhaupt noch gar nichts gefragt? Was meinst du, wie lange hast du gearbeitet? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr ich angefangen habe. Naja, jedenfalls noch vor Mittagessen. Es ist kurz vorm Abendessen. Kann schon sein. Also mal raus damit, Mann. Was hast du ausgefressen? Wo bist du abgehauen? Na? Nirgends. Ach ja? Wirklich nicht? Wo kommst du überhaupt her? Ich komme aus dem Süden. Es geht mir ja nichts an, aber wann hast du zum letzten Mal was gegessen? Heute früh. Heute früh? Wahrscheinlich hast du dir irgendwo was aus dem Garten geklaut. Ich hab Geld. Ich frag lieber mal nicht, woher. Bist du verheiratet? Nein. Ist doch kein Verbrechen, wenn einer arm ist. Ah, das ist nicht. Verbrechen ist das nicht. Hoffentlich hast du keine Familie. Das ist nämlich was Heiliges, Familie. Eine heilige Verpflichtung. Vor Gott. Es ist kein Verbrechen, wenn einer arm ist, stimmt genau. Aber Faulheit, das ist eine Sünde. Finde ich jedenfalls. Du nicht? Würde ich auch sagen. Genau. Zumindest die Bibel sagt das. Hat man nämlich alles selber verdient. Könnte ja dem County ja jeder bestätigen. Hab immer nur harte Arbeit gekannt. Vom Morgengrauen bis zum Umfallen. Und alles um einen Gotteslohn. Jeder im County ja weiß das. Kalla sah zu Boden. Mit verschränkten Händen, wie in der Kirche. Okay, Kalla, dann lassen wir mal die persönlichen Fragen. Er zog eine kleine Lederbörse hervor, ließ sie aufschnappen und nahm einen halben Dollar heraus. Hier, dazu kommt noch dein Armbrot. Um 6:30 ist es soweit in der Küche. Wenn du Lust hast, kannst du dich jetzt etwas frisch machen. Kalla nahm die Münze und hielt sie in der Hand, als wisse er nicht, wohin damit. Alles klar. Der Friedensrichter war Frühaufsteher. Es war noch nicht richtig hell, da war er bereits unterwegs zur Scheune. Hey, Kalahom! Der Friedensrichter rief die kalkstaubige Leiter hinauf in die düstere Luke des Heubodens. Keine Antwort. Hinten tappte die Negerin mit einem Eimer herbei. Steckt er denn sofort? Die Negerin nickte. Steht der Scheiß mit dem Hühnerlauf, wann ist er denn ab? Die Negerin schob sich den Eimerhenkel übers Handgelenk und gestikulierte. Der Friedensrichter schob seinen weißen Hut in den Nacken. Er blickte unruhig umher, als habe er noch etwas übersehen. Wo sind eigentlich meine neuen Stiefel? Die Negerin wollte schon weiter zum Maisspeicher, blieb aber stehen und spähte in die Runde. Ihr Gesicht glänzte bereits, vielleicht von Fett oder Schweiß, wie feuchter Obsidian. Die beiden standen da und schauten sich einen Moment an. Die Negerin gestikulierte mit den dunklen, knochigen Fingern. Gott verflucht die was? Die Maishippe? Sonst noch was? Verflucht. Verflucht, da soll mich doch glatt der Teufel holen. So ein undankbarer Hund. Hätt's ihn auf keinen Fall aus den Augen lassen. Spann schon mal an, ich hol so lange die Flinte. Er machte Kehrt und wirbelte aus der Scheune. Die Negerin tappte ihm mit der üblichen Schwerfälligkeit hinterher und nahm im Gehen das Pferdegeschirr von der Wand. Querfeldein zuckelten sie durchs Ried, ständig begleitet von einem Zirkus emporschnellender Grashüpfer. Betraten noch immer in krummer Phalanx den Wald, Weiter vorn fuhr ein einsames Pferdegespann eine unsichtbare Straße entlang. Auf dem Bock ein gehetzt wirkender Mann mit weißem Hut. Sie änderten ihren Kurs und stießen auf einen Knüppeldamm. Das Fuhrwerk zog in zwei schmalen Spuren dahin, stießen auf eine zerquetschte Eidechse, deren kleines blaues Gedärm im Schmutz versickerte, begannen zu traben, zu laufen. Der erste erreichte das Pferd, griff sich die Zügel, warf dem Fahrer ein einfältiges Lächeln zu, packte das Pferd am Widerrist und klammerte sich wie ein kleiner, tückischer Antroparier daran. Der Fahrer erhob sich protestierend vom Kutschbock, sodass der Nächste, als er seitlich hinter ihm auf den Wagen hüpfte und die Maishippe schwang, seinen Nacken verfehlte und ihn im Kreuz traf, das Rückgrat durchtrennte und der Fahrer kippte wie abgebrochen zur Seite, ohne einen einzigen Laut. Sie ging durch die Hütte, suchte ihre Sachen zusammen, legte ihr Kleid aufs Bett, begutachtete es und schlüpfte, nachdem sie das Untergewand abgestreift hatte, hinein. Aus dem Untergewand machte sie eine Hülle, in die sie ihr armseliges bisschen Haar bewickelte. So ausgerüstet warf sie einen letzten Blick in die Runde und sah nach, ob sie noch etwas vergessen hatte. Nein, nichts. Sie klemmte sich das Bündel unter den Arm und ging, leise vor sich hin summend, mit steifen Trippelschritten hinaus in den sporadisch mit dem Frühlingswind über die Lichtung flutenden Sonnenschein, hob das Gesicht zum Himmel und warf ein Lächeln hinauf, ganz hell und unbeschwert wie ein Kind. Der Ladner war ein brünetter, hagerer Deutscher mittleren Alters. Er beobachtete sie hinter dem Fliegendraht, bis sie die Tür öffnete und hereinkam, zaghaft, fast widerwillig, als sei es ihr peinlich, so ein Geschäft zu betreten. Könnte ich vielleicht einen Schluck Wasser haben? Klar, Ma'am. Trinken Sie ruhig so viel Sie möchten. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie die Pulle einfach wieder zurück. Danke. Darf es noch was sein? Danke. Ich glaube, das wär's. Was kriegen Sie von mir? Ist schon okay. Na, dann danke ich mal schön. Haben Sie es noch weit? Wohin? Naja, bloß so. Hab mir gedacht, Sie sind vielleicht unterwegs. Hoffentlich nicht mehr so lang. Ich suche nämlich den Kesselflicker. Den Kesselflicker? Den, der vor knapp 2 Wochen hier durch ist. Den, der angeblich keinen Kakao hat. Haben Sie ihn nicht gesehen? Nein. Hat so einen kleinen Matz dabei. Kesselflicker gucken bei mir nicht rein. Und das ist mir ganz recht so. Schon möglich, dass neulich mal einer hier durch ist, keine Ahnung. Die kommen und gehen. Aber Sie kümmern sich nicht um mich. Und ich kümmere mich nicht um Sie. Und so soll's auch bleiben. Naja. Trotzdem Dankeschön mal. Bei mir gibt's übrigens auch keinen Kakao. Ich weiß. Mein Bruder kauft immer hier einen. Ihr Bruder? Ja, Sir. Sie kennen ihn ganz bestimmt. Kann schon sein, wenn er hier einkauft. Wie heißt er denn? Color Home. Nochmal Dankeschön fürs Wasser. Schon gut. Gern geschehen. Tja, ich muss dann wohl los. Schauen Sie mal wieder rein. An der Tür blieb sie noch einmal stehen, drehte sich um, gefangen in staubigen Lichtfächern, eine schmächtige, schwarze, schwelende Gestalt. Sie? Ja? Tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie ihm nicht, dass ich hier war. Ihrem Bruder? Ja, Sir. Meinem Bruder nicht. Und dem Kesselflicker auch nicht. Ja, ja. Ganz langsam schritt sie dahin, Stunde um Stunde. Irgendwann wurde es dunkel. Vom Wald her wehte ein kühler Wind. Ab und zu blieb sie stehen und horchte. Aber da war nichts. Sie hörte ihre Schritte leise und sacht in der Stille. Dann sah sie hinter den Bäumen ein Licht. Sie blieb wieder stehen, beklommen die Hände am stampfenden Herz. An der Tür des kleinen Häuschens empfing sie einen Mann mit hochgehaltener Lampe, hinter der sie im trüben Lichtsaum gruppiert die Gesichter mehrerer Frauen verschiedenen Alters erkannte, darunter eine Greisin ohne Nase. Ja, was gibt's? Haben Sie sich verlaufen? Verlaufen? Ja, ich hab mich verlaufen. Könnte ich mich vielleicht ein Weilchen bei Ihnen ausruhen? Lass sie rein! Du sei still! Wo kommen Sie denn jetzt noch her? Bin gerade mal ein Stück die Straße lang. Will mich bloß ein bisschen ausruhen. Gerade mal ein Stück die Straße lang? Muss aber ein ganz schönes Stück sein. Ich kenne Sie nämlich überhaupt nicht. Wohnen Sie in der Stadt? Weiß nicht. Was? Sie wissen nicht, wo Sie wohnen? Ich meine, ich weiß nicht genau, wo die Stadt ist. Wer ist denn noch bei Ihnen? Keiner. Bin ganz allein. Ist da jemand? Rauskommen, wenn da noch einer ist. Ist das auch wirklich wahr, dass Sie allein sind? Ja, ganz allein. Na schön. Und wo sind Sie noch mal her? Aus der Gegend vom Chicken River. Ah ja. Und wo wollen Sie jetzt im Dunkeln noch hin? Ich suche so einen Kesselflicker. Kesselflicker? Hat er vielleicht was geklaut? Ja, was mir gehört. Was denn? Irgendwas halt. Na gut, dann kommen Sie mal rein. Dankeschön. Die Frauen rückten auseinander, die beiden gingen ins Haus, der zurückweichenden Dunkelheit nach, bis zu einer großen, auf Schragen ruhenden Tischplatte, wo sich der Mann umdrehte und die Lampe abstellte. So, das ist meine Familie. Der Junge muss auch irgendwo sein. Wo steckt er denn, Alte? Der soll mir mal lieber Holz holen. Wird er schon machen. Ach, übrigens, wie heißen Sie nochmal, junge Frau? Rinthy Home. Ah, also das hier ist meine Familie. In ein paar Minuten gibt's Abendessen. Stimmt doch, oder? Können gern mithalten. Dankeschön. Sie drehte sich zu der Frau um, aber die hatte den Raum schon verlassen. Die Großmutter und zwei Mädchen oder Frauen unbestimmten Alters standen da und musterten sie. Schnappen Sie sich einen Stuhl. Sie beobachteten sie, wie sie Platz nahm, das Bündel im Schoß. Die Lampe direkt neben ihr, von einem Nachtfalter belagert, dessen dunkler Schatten auf ihrem Gesicht wie eingesperrt wirkte, im zierlichen Schädel, im dünnen, rosa-hellen Gebein, wie gefangen in einer Porzellanmaske. Herrje, bin heute noch kaum zum Hinsitzen gekommen. Sie waren schon ein paar Minuten beim Essen, da kam der Junge dazu. Er musterte den Gast mit Kadaveraugen und begann, seinen Teller zu füllen. Sie nahm sich noch eine Scheibe Schnittbrot aus der Hülle. Ich habe in meinem Leben bestimmt noch keine 2 Stück Weißbrot gegessen. Bei uns ist es immer knapp zugegangen. Stumm aßen sie weiter. Am ganzen Tisch ernst malende Kiefer, alle in aufrechter, steifer Haltung, bis auf die zahnlose Greisin, die sich kurzsichtig in ihren Teller hineinbeugte, mit schmatzendem Zahnfleisch. Ein schütteres Büschel langen weißen Kinnhaars schwebte zitternd über dem Mahl. Als der Mann fertig war, schob er seinen Teller zurück und sah in die Runde. So, das war's. Die Frauen begannen, das Geschirr abzuräumen, außer der Greisin. Sie klappte ein Auge auf, spähte umher und klappte das Auge behutsam und verstohlen wieder zu. Moment, Herzl, das überlassen Sie mal mir. Sie setzen sich hin und ruhen sich aus. Sie hielt die an die Brust gestapelten Teller fest. Schon gut, ich fass gern mit an. Na schön. Aber Obacht, da ist eine Treppe. Danke. Ich muss dann sowieso gleich wieder los. Sie müssen heute Abend gar nichts mehr. Naja. Passen Sie bloß auf die Treppe auf. Als sie in der Küche fertig waren, folgte sie der mit der Lampe leuchtenden Frau durch den Korridor zum rückwärtigen Teil des Hauses, dann hinaus in die kühle Nachtluft und über den Brettersteg. Sie verharrte neben der Frau und warf einen Blick durch den Raum, in dem sie sich nun befanden, auf die zwei Kopf an Kopf stehenden Betten in der hinteren Ecke, das eine aus Messing und billig verziert, das andere aus schlichter Eiche, dazwischen ein Waschgestell mit Emailschüssel und Krug. Wenn Sie sich waschen wollen, da drüben hat Seife. Für frisches Wasser haben wir draußen eine Pumpe. Dankeschön. Die Frau hatte schon kehrt gemacht. An der Tür blieb sie noch einmal stehen, die blinzelnden Augen vom Licht abgewandt, halb verschleiert und schmal wie die einer Katze. Brauchen Sie sonst noch was? Nein, sonst nichts. Dankeschön. Sie legte das Bündel aufs Bett, nahm Schüssel und Seife und ging nach draußen. Sie nahm die Kernseife, rieb sich mit dem körnigen Schaum die Hände ein, fuhr damit übers Gesicht und spülte dann kaltes Wasser nach, die Augen fest zusammengekniffen zum Schutz gegen die brennende Seife. Als sie fertig war, spülte sie die Schüssel aus, nahm die Lampe vom Boden und ging wieder zurück zum Haus. In der Nähe der Treppe hörte sie das Rascheln von Segeltuchhosen. Ohne Lampe hätte sie ihn wahrscheinlich gesehen, wie er lauernd im tiefen Schatten der Dachtraufe stand. Sie war schon auf der Treppe. Da sprach er sie an. Tag auch. Was ist? Die Hände tief in den Gesäßtaschen blieb er ein kleines Stück vor ihr stehen und scharrte mit den Füßen, als sei er in Mist getreten. Tja, ich sehe sie gerade reingehen, da habe ich gedacht. Ich sag einfach mal guten Tag. Wo soll's denn hin? Rein. Hä? Aber was haben Sie denn so eilig? Er blickte sie an, das Gesicht absurd schüchtern zur Seite geneigt. Naja, so halt. Bin ziemlich kaputt. Er zog die Hände aus den Taschen, drückte sie mit verschränkten Fingern nach vorn, bis die Knöchel knackten, hob sie über den Kopf und legte sie in den Nacken. Hübscher Abend. Was? Ist doch ganz dunkel. Ja. Stimmt genau. Dunkel ist es. Er spähte in die Runde, als wolle er nachsehen, ob es irgendwo noch dunkler war. Sie haben doch keine Angst vor der Dunkelheit. Oder? Nein. Glaub nicht. So was. Also ich könnte wetten, Sie haben Bammel davor. Ich könnte wetten, dass Sie die Lampe nicht auspusten, trotzdem, dass ich bei Ihnen bin. Ich muss rein. Unsere Großmama kommt Ihnen bestimmt ganz schön komisch vor. Was? Keine Ahnung. Doch, doch. Ganz bestimmt. Bin ja schon an Sie gewöhnt. Wissen Sie auch, wie es passiert ist? Was denn? Wie sie ihren Zinken verloren hat. Nein. Hab noch nicht groß drauf geachtet. Ehrlich. Ich lüge nicht. Aber das war ein Ofenrohr. Sie hebt's gerade hoch. Und auf einmal fliegt das Ding runter. Und ratscht ihr ruckzuck den Zinken ab. Ist da durch. Wie durch einen Froschbauch. Sowas. Hätten Sie eventuell Lust, morgen Abend mit zu der Show zu gehen? In der Stadt? Wir fahren morgen früh hin. Bleiben den Tag da. Was für eine Show denn? Na, irgendwo eine halt. Ich hab Geld. Ich kann nicht. Warum? So halt. Der Junge hatte die Hände in den Gesäßtaschen seiner Segeltuchhose. Er schuf mit der Schuhsohle ein kleines Amphitheater im Sand. Dann kapiere ich nicht, wieso Sie nicht mitgehen wollen. Ah. Sie haben nicht zufällig einen Schatz. Oder? Nein. Tja, dann. Tja, dann kapiere ich überhaupt nicht, wieso Sie nicht einfach mitgehen. Ich kann nicht. Sie wollen nicht? Nein. Gucken Sie mal. Er zog eine große Lederbörse aus der Tasche. Der Messingverschluss war mit gallengrüner Patina überzogen. Gespielt zaghaft fischte er ein Geldbündel heraus und schnippte mit dem Daumen über die Scheine. Sie sah ihm zu. Er raschelte mit den Scheinen. Ganz schöner Batzen, was? Könnt wetten, so viel haben Sie noch nie gesehen. Ich muss jetzt. Hey! Warten Sie doch mal! Hey! Sie schritt weiter. Sein Mund klappte schildkrötenhaft zu. Sie bekam es nicht mit, denn sie schritt lautlos und noch immer das Innenbild gesetzter und frommer Tugend mit der Lampe bereits die grob zurechtgezimmerte Pappelholztreppe hinauf, trat, schmächtig und von Motten belagert, ins Haus, drehte sich um und schloss die Tür. Sie stellte die Lampe aufs Wandbrett und setzte sich aufs Bett. Die Maisstrohmatratze roch nach muffigem Staub und sackte mit trockenem Knistern langsam unter ihr weg. Sie drehte den Docht herunter, schlüpfte aus dem Kleid und hängte es über den messingenen Bettpfosten. Dann wickelte sie das Untergewand auf, zog es an und kroch ins Bett. Die Hände über dem Bauch verschränkt, lag sie ein paar Minuten ganz ruhig auf dem Rücken und spürte ihr schlaffes Fleisch unterm Gewand. Schließlich richtete sie sich nochmal auf, wölbte die Hand hinter dem Lampenzylinder und blies das Licht aus. Schon ein paar Minuten später kamen sie herein, mit leisen Schritten, wie Diebe. Sie beobachtete sie mit zusammengekniffenen Augen. Der Mann fast unsichtbar, keine Armlänge von ihr entfernt. Plötzlich, als er den Overall abwarf und in der Leibwäsche dastand, zeichnete er sich grell weiß gegen die Finsternis ab. Dann stieg er umständlich ins Bett, wie ein wundes Gespenst. Kurz darauf lagen alle inmitten der heißen Stille und hörten einander atmen. Sie drehte sich auf dem knisternden Lager behutsam zur Seite, horchte auf einen Vogel oder auf eine Grille, auf etwas Vertrautes im tiefen Dunkel. Draußen im Dunkel von Cormac McCarthy, Teil 1, Unter der schwarzen Sonne, aus dem Amerikanischen von Hans Wolf. Erzähler Hans-Peter Hallwachs und Ulrich Mattes. Color Home Mark Hosemann. Rinthy Home Effi Rabsilber. Kesselflicker Hermann Lause. Friedensrichter Thomas Thieme. Sowie Evelyn Matsura, Wolfgang Rüther, Peter Gawaida, Susanne Barth und Wolfram Koch. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Ariane Skupsch. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.